Ja, die Musikwelt scheint derzeit nichts mehr zu bewegen als die Aufführung des Katalogs der Band Kraftwerk in der Neuen Nationalgalerie in Berlin. Gestern Abend ging es mit dem Album Autobahn los. Wir haben hier im Deutschlandradio Kultur ausführlich darüber berichtet. Jetzt wollen wir mal eine kleine Kraftwerk-Presseschau machen. Wir blicken in die Feuilletons, beziehungsweise Martin Böttcher hat das getan. Hallo. Hallo. Was schreiben die Kollegen denn so? Ja, ist komisch. Also als erstes wundert einen, dass es gar nicht so viele sind, die darüber schreiben, weil die Begeisterung war ja im Vorfeld unglaublich groß. Da hat ja jeder sich zugeäußert und seine Großmutter. Und jetzt gibt es so eine Handvoll Kritiken, meistens aus Berliner Sicht, also von Berliner Zeitung zum Beispiel. Berliner Morgenpost, Matthias Wulff schreibt, es ist zwar ein unvergleichlicher Auftritt gewesen, aber dann drückt er sich so ein bisschen vor einer richtigen Kritik. Schwer zu sagen, ob er es nun gut oder schlecht fand. Er schreibt aber, dass Musik und Video immerhin perfekt aufeinander abgestimmt seien. Und das ist ja auch schon was. Mhm. Und wir gehen mal weiter. Albert Koch, Musikexpress, der sagt, dieser Auftritt ist kein Konzert, es ist eine multimediale Installation, die das Gesamtkonzept Kraftwerk, das 45 Jahre in the making war, abschließt. Insofern ist diese Retrospektive in der Neuen Nationalgalerie natürlich sehr gut aufgehoben. Drückt sich auch so ein bisschen davor. Multimedial, zu sagen, also die Spielmusik und hinten dran sind Videos zu genau, sehen. Das ist doch ganz normal heutzutage. Genau, aber das gilt für manche schon als großes Multimedia-Experiment. Gerrit Bartels im Tagesspiegel, für den ist das wirklich die angekündigte Zeitreise gewesen, mit viel Bewegung in der Musik. Er kommt zu dem relativ naheliegenden Schluss, dass man eben dabei gewesen sein sollte. Analog und live sind Kraftwerk auch 2015 besser als nur digital und auf Bildern. Ist jetzt auch nicht so überraschend. Gab es denn auch kritische Stimmen? Ja, eine dachte ich zuerst, jetzt ist noch eine zweite dazu gekommen. Peter Huth von der Bild war nicht so begeistert. Seine Kritikpunkte, das war gar nicht wie versprochen Autobahn in voller Länge, sondern unnötig verstümmelt, sagt er. Naja gut, die Querflöte war eben nicht dabei. Mhm. Ne? Und dann auch noch dieses sehr viel längere Best-of hinten dran. Das gefiel ihm nicht, dass da alle Stücke in den aufgemotzten Remix-Versionen zu hören waren. Das war ihm einfach zu viel Bum-Bum und das ist nicht so seins, dachte er. Und dann ist jetzt gerade eben noch Jens Balzers Kritik dazu gekommen in der Berliner Zeitung. Der fragt, warum lassen sich Kraftwerk überhaupt ein auf dieses museale Konzept einer Werkretrospektive, wenn sie das eigene Werk in seinem originalen und das heißt ja historisch gewachsenen Charakter in Wirklichkeit gar nicht interessiert. Also ihn stört daran, dass Kraftwerk ihre Songs immer wieder bearbeitet haben, da nicht in den Originalversionen präsentieren. Das ist ja ohnehin immer diese wunderbare Debatte. Es gibt wahnsinnige Spekulationen, weil es keine Äußerungen gibt. Ralf Hütter, der letzte Originale, wenn man ihn überhaupt als Original nehmen möchte, weil er ja auch Musikarbeiter ist, als solcher versteht er sich, auch gerne vom Roboter ersetzen lässt, äußert sich nicht. Keiner äußert sich. Ich habe mir ja gedacht, die spielen einfach an schönen, sauberen Orten, an denen nicht geraucht wird zum Beispiel, an denen keine störenden Getränke verkauft werden. Ich kann mich nämlich erinnern, Anfang der 90er Jahre sollten sie in Ost-Berlin damals auftreten, in der Halle, so hieß dieser Laden. Das Konzert wurde dann abgesagt, weil die Kraftwerker feststellten, das ist zu schmutzig da. Aber das passt doch perfekt. Also, ja, natürlich. Also ne? Man braucht nicht zu spekulieren. Kraftwerk ist ein eigener Kosmos und das spielt da alles nach deren eigenen Gesetzen. Ja, genau. Und interessanterweise gibt es diese Platte Technopop, die früher mal Electric Café hieß im Original. Die wurde dann für die Wiederveröffentlichung in Technopop, dem ursprünglich mal geplanten Titel, wieder zurückbenannt. Auch das ist eine schöne, interessante Geschichtsveränderung. Die wird als ganz schlecht immer angesehen, weil nicht mehr zeitgemäß und überhaupt. Aber die erste Seite ist grandios, finde ich, nach wie vor. Und es ist ein ganz, ganz wichtiges Lied drauf. Das heißt nämlich Technopop. Music nonstop. Technopop. Ein Ausschnitt aus Technopop, Kraftwerk. 1983 eigentlich schon aufgenommen, aber 86 erst erschienen, ja. Und immer wieder die Frage, wie zukunftsweisend waren sie denn dann noch und wie relevant? Ich sage nur Elektroklänge überall. 1983 verkündet, heute ist es so. Und es wird immer weitergehen, Musik als Träger von Ideen sowieso. Martin Böttcher, natürlich nach wie vor eine relevante Band oder eben nicht? Es gibt ja schon so lange nichts von denen, ne? Also es ist halt einfach nichts mehr neu. Ja gut, da wird seit Jahren drüber gesprochen. Das wird wahrscheinlich nie kommen oder so wie Chinese Democracy von Guns N' Roses. Es wird dann ganz, ganz schlimm. Ich glaube, es wird nie kommen. Deshalb, die Sounds, die da verwendet sind und auch alle Themen, die sie angesprochen haben, sind natürlich nach wie vor relevant, ne? Also diese... Sie haben schon lange diese Computerisierung der Welt vorausgesehen. Mhm. Diese Klänge, wie sie eingesetzt werden, wie Musik bei denen gebaut wurde und sowas. So wird nach wie vor Musik gemacht. Mhm. Ja. Wir haben seit ein paar Jahren den Trend, dass es so eine genderaufweichende Geschichte gibt in der elektronischen Musik. Da ist die Stimme plötzlich nicht mehr klar. Ist es ein Mann oder eine Frau? James Blake zum Beispiel macht das und wir hören gleich Lapsley, die ist 18 Jahre alt, Nachwuchstalent. Auf dieser BBC-Liste, die nachher noch Thema sein wird, ist die auch drauf. Die klingt so ein bisschen wie ein James Blake eigentlich, aber da passiert das auch. Und wer hat's erfunden? Music nonstop. Music nonstop. Music nonstop. Music nonstop. Nonstop. Ja, bei Kraftwerk hat natürlich nie eine Frau mitgespielt. Das ist eine Computerstimme, die sie generiert haben für dieses Stück Musik Nonstop, in dem eben die Maschine dann so klingt wie eine Art Frau. Genau, und das ist aber auch der große Unterschied. Kraftwerk wollten halt klingen wie eine Maschine und die Leute, die heute so mit den Stimmen rumspielen, wo man nicht erkennen kann, ist es nun Mann, Frau oder Maschine, die wollen halt diese Genderfrage auflösen. Also die wollen geschlechterunabhängig praktisch Musik machen, sodass man nicht mehr weiß, wer ist da. Trotzdem hat niemand vorher so extrem mit der Verfremdung der Stimme gearbeitet. Das wurde dann ganz schnell auch zu einer Mode, als die technischen Möglichkeiten auch so billig wurden, dass sich jeder sowas wie ein Vocoder zum Beispiel kaufen konnte. Kraftwerk bastelten und löteten das alle selber. Kein Wunder, dass die dann irgendwann ziemlich lange brauchten, um neue Platten zu machen. Kraftwerk also geht noch weiter in Berlin. Der Katalog wird weiter aufgeführt. Wobei wir natürlich, genau wie wir sind, darauf hinweisen müssen, es ist nicht der gesamte Katalog, denn die ersten drei Platten sind ausgespart. Die spielen sie nicht. Die zählen sie auch gar nicht mit. Da sind sie wahrscheinlich sich selber noch zu langhaarig, zu sehr dem Krautrock verpflichtet auf den ersten drei Alben. Schade eigentlich, das wäre auch nochmal spannend tatsächlich im Zusammenhang mit Kraftwerk.